نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. Unser Unterrichtsfacharabisch und Deutsch. Und ich hoffe, dass die Brüder und Schwestern im Internet gut hören können. Wenn ja, dann etwas tippen. Barakallahu fikum nochmal. Khair. Wir machen weiter mit Hadith Nummer 928. Babu al-Kafa'ati wal-Khayar. الكفاءة، الكفاءة، المساواة والمماثلة في الدين معتبرة، فلا يحل تزويج مسلمة بكافر إجماعا، لا يحل تزويج مسلمة بكافر إجماعا. الكفاءة في الزواج إما كفاءة النسب أو كفاءة العلم أو كفاءة الدين، الكفاءة كفاءات، ولكن هي المساواة والمماثلة. فإذا تزوجت امرأة رجلا أو تزوج رجل امرأة فهناك في كفاءة، وهذه الكفاءة أغلب أهل العلم يرى أنها في الدين، فإذا كان كفؤا لها في الدين فتزوج، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. فالكفاءة، ولكن عند بعض أهل العلم أن الكفاءة ليست فقط في الدين، وإنما الكفاءة في النسب كذلك، في النسب، والكفاءة قالوا كذلك في الإنسان الذي يأتي يخطب هذه البنت، فلو كانت من عائلة جيدة وكان عندها علم وكان ذات مال، وأتاها إنسان يعني صعلوك وإنسان ما عنده مستوى، فرأى الولي أنه لا يزوجه، فهذا يعتبره بعض أهل العلم، ولكن الأصل الكفاءة تكون في الدين. ولذلك قال: لا يحل تزويج مسلمة بكافر أبدا، المسلمة ما تزوج كافر إجماعا. وأتى بحديث، ولكن هذا الحديث موضوع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم، وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. بارك الله فيكم. هذا الحديث موضوع، موضوع، لأنه سئل ابن أبي حاتم عن هذا الحديث، أو سأل ابن أبي حاتم أباه عن الحديث فقال: هذا كذب لا أصل له، وقال في موضع آخر: باطل. ورواه ابن عبد البر في التمهيد، قال الدارقطني في العلل: لا يصح، لا يصح. وقال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع وله طرق كلها واهية. إذن هذا كله واهن وموضوع، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كلهم ولد آدم، وآدم من تراب. فلذلك بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب يوم فتح مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أذهب عنكم عبية الجاهلية وتكبرها. يا أيها الناس، إنما الناس رجلان، مؤمن تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. ثم قرأ الآية وقال: من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله. يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من أمور الجاهلية لا يتركها الناس، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود والفخر بالأنساب. الفخر بالأنساب. لذلك بارك الله فيكم، لا يجوز أن يترفع الإنسان وأن يتكبر على الآخرين لنسبه أو لجنسه، يعني لقوميته بزماننا الحالي. فالناس أكفاء، بعض طالما أنهم من المسلمين، طالما أنهم من المسلمين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا الكلام، أن العرب أكفاء بعض. بارك الله فيكم. حديث 998 أبا كابتل باب الكفاءة والخيار. الكفاءة والخيار، الخيار بدون الديفال بس تسمى فيه فال بعد غيره إذا سكلار. الكفاءة، الكفاءة بس دي إكفيفالنس، إكفيفالنس und das kommt von gleich sein und ähnlich sein. Und الكفاءة in der Heirat bedeutet, dass beide die gleiche Religion haben. Deshalb im Islam ist es verboten, mit Sicherheit, ohne Zweifel, mit Konsens der islamischen Nation. Was mit Konsens? Kein einziger Gelehrter hat was anderes gesagt. Es ist verboten, dass eine Muslima, eine Frau, die Muslima ist, einen Nicht-Muslim heiratet, egal wer diese Person ist. Es ist mit Konsens. Das wird mit Ijma', mit Übereinstimmung der islamischen Gelehrten. Das darf man nicht. Möge Allah uns bewahren. Warum sage ich das? Weil in unserer Zeit einige möchte gern islamischen Führer oder einige möchte gern Gelehrten was anderes sagen. Wir haben einige, die gesagt haben: kein Problem, eine Muslima könnte einen Nicht-Muslim heiraten, sondern sie haben das gefeiert zusammen. Einer hat das in Frankreich gemacht, indem er eine Hochzeit gefeiert hat. Eine Muslima hat einen Juden geheiratet. Und er war froh. Natürlich auch wurde er gelobt von wem? Von den Kuffar und von den Gegnern des Islam und von den Islamhasser und von Hasspredigern, die gegen den Islam hassen. Aber wenn du sagst, das geht nicht in unserer Religion mit Ijma', kein einziger Gelehrter in der ganzen islamischen Geschichte hat sowas gesagt, dass man darf. Deshalb Al-Kafa'a, das wird diese Äquivalenz in der Heirat, das geht um die Religion. Aber einige Gelehrten sagen, das ist nicht nur Religion, sondern das geht um andere Themen auch, wie zum Beispiel Niveau des Wissens und Familie, Abstammung. Und einige haben gesagt, auch Nationalität oder das wird Abstammung. Und die haben sich auf ein Hadith berufen, auf eine Überlieferung berufen, und die ist die Überlieferung 928. Aber diese Überlieferung ist erfunden. Was wird erfunden? Das bedeutet gelogen. Der Prophet hat das nicht gesagt, sallallahu alaihi wasallam, sondern jemand, der wal'iyadu billah, Lügner war, hat sowas gesagt. Und zwar, Ibn Umar hätte erzählt, dass der Prophet hätte gesagt, weil das erfunden ist. Die Araber sind einander äquivalent. Und die zu den Arabern zugehörig sind, Al-Mawali, sind auch einander äquivalent. Außer Schneider oder Schröpfer. Oder Frisur, vielleicht heißt das. Aber diese Überlieferung ist erfunden. Al-Hakim hat das überliefert. Und es gibt in der Überlieferung eine Person, die nicht bekannt ist. Und Abu Hatim sagte, das stimmt nicht, diese Überlieferung stimmt nicht. Und Ibn Abdul Barr sagte, das ist Munkar und Maudur. Das wird diese Überlieferung ist erfunden, wal'iyadu billah. Und auch Ibn Abi Hatim hat seinen Vater Abu Hatim gefragt, stimmt diese Überlieferung? Der sagte ihm, nein, das ist gelogen. Das ist gelogen. Hier muss ich etwas erklären, bevor wir weitermachen. Und zwar, sagt mir ja, wie könnte man wissen, dass gelogen ist? Alhamdulillah, wir haben Hadith-Gelehrten. Und wir haben große Muhaddithin. Diese Leute, sie haben die Überlieferer geprüft. Und da haben sie gesagt, ach, hier, es fehlt eine Person. Erstens. Zweitens, diese Überlieferungsketten, die stimmen nicht. Und deshalb haben sie gesagt, das ist erfunden. Aber Alhamdulillah, für uns ist das eine beruhigende Erkenntnis. Und zwar, Allah hat versprochen, Koran und Sunna zu schützen. Und das ist ein Beispiel. Wären diese Gelehrten oder hätten wir diese Gelehrten nicht gehabt, hätte man gedacht, dass solche Überlieferung authentisch wäre. Und hätte man Nationalstolz dadurch bekommen. Und das ist genau. Leider heute, in unserer Zeit, in manchen Gebieten, in der Wüste bei den arabischen Stämmen, der sagt, ja nein, wir sind zum Beispiel von Quraysh und die anderen, die sind von einer anderen Abstammung, nein, das geben wir nicht. Geben wir nicht. Wenn der Mann auch gut ist und Allah fürchtet und wenn der Mann den Islam praktiziert, Wissen hat, guten Charakter hat, hat Allah uns gesagt. Allah sagt, Inna akramakum indallahi atqakum. Der angesehenste von euch, der würdigste von euch, ist der Gottesfürchtigste. Derjenige, der Allah fürchtet. Was wird der Allah fürchtet? Der Wissen hat und der den Islam gut praktiziert und der verlässt das Verbotene und der praktiziert, was Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat. Das ist der beste Mensch. Egal, woher diese Person kommt, ob diese Person Araber wäre, nicht Araber wäre, haben wir kein Problem. Und deshalb sagt auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Leute sind alle von Adam und Adam ist von der Erde erschaffen. Sind alle von Adam. Aber der Beste ist derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Und am Tage der Befreiung von Mekka sallallahu alaihi wasallam, der Prophet am Tage der Befreiung von Mekka hat sallallahu alaihi wasallam den Leuten erzählt, dass der angesehenste von uns der Gottesfürchtigste ist. Und er hat auch gesagt, vier Themen verlassen die Leute nicht. Und diese Themen, die sind von vorislamischer Zeit, von Jahiliyyah. Eins davon ist, wal'iyadu billah, das ist dieser Nationalstolz oder Abstammungsstolz. Der sagt, meine Abstammung ist besser und ich bin dann besser. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. So, aufpassen, barakallahu fikum. Die Äquivalenz Heirat bei uns Muslimen ist die Religion, nicht die Hautfarbe, nicht Nationalismus. Und natürlich zur Religion gehört auch, dass die Person guten Charakter hat. Auch es gibt bestimmte Themen, die wichtig sind. Wenn zum Beispiel der Vater sieht, dass der Mann kein Niveau hat. Ich meine, denk mal, jemand kommt und der will deine Tochter heiraten und diese Person, weil ja du Billah, der trägt goldene Gürtel und eine Mütze so nach hinten und Hip-Hop-Hose und der kommt und der sagt, ja, ich möchte heiraten. Sagst ihm, arbeitest du? Du sagst, warum? Amt ist da. Ja, und wie wirst du die Verantwortung übernehmen? Kein Problem. Ich bin noch jung, aber später. Ich meine, diese Person, man sollte ihn, bevor man ihn mit der Schuhe auf seinen Kopf schlägt, da sollte man ihn durch das Fenster wegschmeißen. Möge Allah uns bewahren. Sagt, ja, aber ich bin guter Muslim. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum. Es gibt bestimmte Themen. Okay, wir sagen, Abstammung ist nicht wichtig und so weiter, aber bestimmte Themen schon. Und da sieht man diese Differenzen der Kulturen heutzutage. Und da sieht man, was wir von Problemen haben. Deshalb, auch das ist ein wichtiges Thema. Wir reden nicht von Nationalismus, weil Nationalismus, wal-iyadhu billah, verdorben ist. Wir reden von Kultur und von Sitten oder von Tradition und von anderen Themen, die man auch in der Heirat betrachten sollte oder kann. Deshalb haben wir heute eine Mode. Eine Schwester, die geht im Internet oder sie geht in Foren und dann über Internet ist oder sie chattet und dann kann sie jemanden kennenlernen. Und die chattet mit ihm ein Jahr lang und dann will er sie heiraten. Dann kommen sie zum Vater, kommt der Mann zum Vater, ich möchte deine Tochter heiraten. Der Vater sagt ihm zum Beispiel, was arbeitest du, was machst du und so weiter. Der Vater gefällt ihm, dieser Mann gefällt ihm nicht. Der sagt, ich will nicht. Ja, wieso? Aber deine Tochter will. Ja, wie hast du gewusst, dass sie will? Ja, wir chatten zusammen. Ich sehe das ein, dass der Vater sagt, nein. Und er hat hundertprozentig recht, der Vater. Deshalb die Mode ist, kommt dieser Mann, sagt, ja, der Vater will mich nicht, weil ich guter Muslim bin. Wärst du guter Muslim, hättest du das nicht gemacht. Das ist aufpassen, Barakallahu. Ich meine, die Familie, wir haben eine Tochter oder einen Sohn, 20, 30 Jahre lang erzogen. Der Vater hat sein Leben geopfert und die Mutter für ihren Sohn. Deshalb bei dieser Sache auch, wir haben ein bisschen mindestens Recht zu sagen, wir wollen jemanden haben, der uns nah ist. Und wir können unserer Tochter sozusagen ihm geben und das wird anvertraut. Der aufpassen, Barakallahu fikum. Diese neue Mode, ja, wenn der Vater nicht akzeptiert, dann sagt man, ja, weil ich aus diesem Land komme. Und vielmals, wenn man mit uns spricht, dann merkt man total was anderes, wenn man den Vater selber, sage ich jetzt, kontaktiert. Das Mädchen und der Junge, die erzählen was. Aber wenn man den Vater dann kontaktiert, der erzählt total was anderes. Da soll man aufpassen, Barakallahu fikum. Auf jeden Fall, diese Überlieferung, Al-Arabu, بعضهم أكفاء وبعض الموالي الموالي هو المنتسب العرب derjenige der zu den Arabern zugehörig ist, diese Überlieferung ist nicht authentisch, ist erfunden und man darf sowas nicht Barakallahu fikum erwähnen als eine Überlieferung, die authentisch wäre. Wenn du sowas erwähnst, dann sagst du, das ist erfunden. وعن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنكحي أسامة رواه مسلم. فاطمة قرشية فهرية أخت الضحاك بن قيس وهي من المهاجرات الأول، انتبه هذا مهم له. فاطمة قرشية من قريش، فهرية من بني فهر، من المهاجرات الأول، كانت ذات جمال، ذات جمال وفضل وكمال، كان من أجمل النساء فاطمة بنت قيس، معروفة. إذن من أفضل الأنساب، من أفضل العوائل، ومن المهاجرات الأول دينا، من أفضل النساء، وكذلك شكلا. طلقها أبو عمرو ابن حفص بن المغيرة، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها، وأخبرته أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباها. مين أرادها؟ معاوية أبو جهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه يضرب، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، فقير ما عنده شيء. أنكحي أسامة بن زيد. فأمرها بإنكاح أسامة مولاه، ابن مولاه، وأسامة بن زيد ليس قرشي إنما مولى من الموالي، ولذلك وهي قرشية، وأما معاوية وأبو الجهم فأكفاؤها من قريش. لذلك ذكر المؤلف هذا الحديث بعد الأول حتى يبين أن الكفاءة، أن الكفاءة ليست في الجنس، يعني من قريش أو كذا إلى غير ذلك. فتنبه إلى هذا، بارك الله فيك، بارك الله فيكم. فاطمة حديث نون هندت نون زونت، فاطمة بنت قيس erzählt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihr sagte: heirate Usama, heirate Usama. Das Hadith ist bei Muslim überliefert. Fatima bint Qais war eine der schönsten Frauen. Sie war aus Quraysh, aus dem besten, sozusagen von den besten Familien in Quraysh. Sie war von den ersten Frauen, die Hijra gemacht haben, also im Islam. Sie war von den ersten Frauen, die Hijra gemacht haben, und sie war eine sehr schöne Frau. Es war bekannt, Fatima bint Qais war bekannt, dass sie schöne Frau ist. Sie hat, das wird, sie hat Wissen gehabt, sie war schön, sie ist von der besten Familie. Sie war verheiratet mit Abu Amr ibn Hafs ibn al-Mughira, aber der hat sich von ihr scheiden lassen. Nachdem die Anzahl Tage von ihr zu Ende waren, Anzahl Tage bedeutet Ende, dann kam Muawiyah und Abu al-Jahm. Sie wollten sie heiraten. Also Muawiyah hat ihr gesagt, ich möchte dich heiraten, und Abu al-Jahm auch. Aber sie haben nicht voneinander gewusst, aufpassen. Sie haben voneinander nicht gewusst. Sie ging zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagte ihm: O Gesandter Allahs, Muawiya will mich heiraten und Abu al-Jahm will mich heiraten. Wen soll ich von ihnen nehmen? Der Prophet sagte: Abu al-Jahm, sein Stock ist auf seiner Schulter. Das heißt, Abu al-Jahm schlägt die Frauen. Und Muawiya ist su'luk, ist arm. Nimm Usama. Heirate Usama. Aufpassen jetzt. Usama ibn Zayd ist einer, der nicht aus Mekka stammend ist, sondern der war zugehörig. Und sein Vater war Mawla, war Diener beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Fatima bint Qais, sie war von Mekka, von Quraysh, von der besten Familie. Und der Prophet hat ihr gesagt, heirate ihn. Deshalb die erste Überlieferung, die Araber, Araber und die Mawali, Mawali, stimmt nicht, weil hier der Prophet Muhammad sallam was anderes gemacht hat. Und aus diesem Hadith kann man auch etwas lernen. Natürlich, ich möchte nicht, wir wollen nur den Sinn hier, was wir wollen, haben, dass die Religion maßgebend ist und nicht die Abstammung. Auf jeden Fall aber, hier schaut mal, der Prophet hat ihr, sallallahu alaihi wasallam, er hat ihr die Fehler von den beiden gegeben. Er hat, obwohl sie von Sahaba sind, und sie sind gute Leute, aber er hat gesagt, aufpassen, der hat diesen Fehler, der hat diesen Fehler. Deshalb in der Heirat, man sollte nicht nur das Gute erwähnen. Zum Beispiel, jemand kommt zu dir und sagt, ja, es gibt einen Bruder, der will meine Schwester heiraten. Und was kennst du von ihm? Okay, der betet und der ist gut, aber du weißt, dass dieser Mann zum Beispiel lügt oder betrügt und du bist sicher. Also aufpassen, dieser ist bekannt, dass er betrügt. Das ist kein Riba, das ist kein Riba in diesem Zusammenhang. Warum? Weil in der Heirat, wenn jemand dich um Hilfe bittet, dann sollst du ehrlich sein. Natürlich, wenn du Wissen hast, aber wenn du nicht weißt, dann sagst du, ich weiß nicht. Wallahu ta'ala alam. Mas'alatan lam yadhkura fi al-hadith. Awalan, anna Aba al-Jahm wa Muawiyah ما كان يعلم كل واحد أن فاطمة قد خطبت في الآخر ما كان يعلم هذا واحد المسألة الثانية أخوة انظروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا عيوبا ولم يمدح النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين مع العلم أن الصحابية أن الصحابيان من أفضل الناس أبو جهم ومعاوية رضي الله عليهما لذلك في الزواج الأصل التشديد لذلك إذا سألك أحد الناس عن فلان الفلاني وقال لك ماذا تقول فيه فأنت إذا كنت تعلم عنه أنه مثلا يفعل بعض الأمور السيئة تحدث بها وهذا ما فيه غيبة ما فيه غيبة ولا نميمة لأنه المسلم إذا استنصحه أخوه نصحه فمثلا واحد قال لك فلان قل له أنا أعرف اللي أعرفه عنه أنه يصلي بالمسجد وكذا وهيك ولكن إذا كنت تعلم مثلا فرضا يلعب قمار تقول والله هذا يلعب قمار أو تعلم أنه يغش الناس والله هذا يغش فانتبه لي هذا آخر وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي تريد آخر شيء وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وكان حجاما وكان حجاما رواه أبو داود والحاكم بسند جيد أبا هند أو أبو هند اسمه يسار وهو الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم وكان مولا له كان من أتباعه لم يكن في نسبه فخطب فما أرادوا فلذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنكحوه مع أنه مولى وقد صح أن بلالا نكح هالة بنت عوف بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف بلال عبد اعتقه أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف من سادات مكة فنكح وكذلك عرض عمر حفصة على سلمان الفارسي وهو فارسي ليس عربي إذن يا أخو بارك الله فيكم ما عندنا هذا الكلام في ديننا طيب ولكن اليوم هل في شيء نعم لا شك أنه هذه التغيرات اللي حصلت بين الناس وعادات الناس يعني لها دور ولكن ليست كل شيء بارك الله فيكم حديثنا هند الغيسي أبو هريرة رضي الله عليه أتصيل كده سيد البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت يا بني بياضة أو فاميليا فون بياضة يزالت أباهم أبا هند eine Frau geben und ihr sollt ihn verheiraten. Und er war Schröpfer. Schröpfer, das bedeutet derjenige, der schröpft. Und das war bekannt. Dieser Abu Hind hat den Propheten Muhammad Sallam geschröpft. Hijama, Blut. Deshalb, barakallahu fikum, Abu Hind, der war auch nicht von der Familie, sondern der war ein Diener bei ihnen. Und er war aber freier nicht, der war keine Sklave. Und er wollte eine Frau von ihnen heiraten. Sie haben gesagt, nein, du bist ein Diener bei uns. Der Prophet sagte, doch, gibt ihm. Und Bilal hat die Schwester von Abdurrahman Nauf geheiratet. Bilal war eine Sklave. Abu Bakr hat ihn befreit. Und er war auch, seine Hautfarbe war dunkel. Der hat Hala, die Schwester von Abdurrahman Nauf. Abdurrahman Nauf war von den Führern von Mekka. Und Umar ibn Khattab, radwallahu alayhi, bevor unser Prophet sallallahu alaihi wasallam Hafsa heiratete, Umar ging zu Salman, der sagte ihm, wenn du meine Tochter Hafsa willst, dann kannst du sie heiraten. Und Salman ist Perser, der war kein Araber. So, wir haben im Islam nicht Araber und nicht Araber, aber heutzutage gibt es zum Teil so etwas, ja, aber das darf nicht als Basis angesehen werden. Wenn man sagt, ja, wenn meine Tochter weit von mir leben wird und die Sitten und die Tradition von den anderen sind nicht wie unsere und ich habe Angst um meine Tochter, da kann man das einsehen, aber das darf eigentlich kein Grund sein, eine Tochter jemandem zu geben, außer natürlich, dass man klare Gründe dafür hat. Deshalb diese, sage ich jetzt, dieses Geschehen, was wir heute, oder Ereignis, was wir heute hören, dass man sagt zum Beispiel, ein Türke nimmt nur Türken, ein Kurde nur Kurden, ein Araber nur Araberin, das ist eigentlich nicht von unserer Religion. Auf jeden Fall ist das nicht von unserer Religion. Und deshalb, barakallahu fikum, Allah sagt im Koran, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Wir stoppen bi idhni ta'ala heute hier. Wie viele sollen? 8, 6, wenn man Fragen hat, dann bitte schön. Und die Brüder und Schwestern im Internet, die können auch ihre Fragen an. Wer ist von den Brüdern da? Inshallah. Ihr könnt eure Fragen hier im Text posten, wenn ihr Fragen habt. Haben die Brüder und Schwestern im Internet Fragen, dann 7 tippen bitte. Diejenige, der Frage hat, 7. Allgemein auch, aber erstmal zum Thema bitte. Erstmal zum Thema bitte. Taib, diese, die 7 getippt haben, die tippen ihre Fragen hier. Ein Hauptfenster, inshallah. Ja. Und die Brüder hier, die Fragen haben, bitte schön. Wenn Sie so alt sind, dann. اليوم خفيف ونظيف الدرس. كانت معاوية فقير، هل فقيرا من هو علي؟ لا لا، هنا في قصد آخر في المسألة، ولكن القصد أنه إيده شوي ماسكة. ما يقال هذا عن الصحابي، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما عنده شيء رضوان الله عليه. نعم، بس هذا وين سبع؟ سبع. قلت سبعة. نعم. Er gesagt, du hast gesagt, Muawiya ist arm. Ist arm ein Fehler? Oder ist arm sozusagen eine Kritik? eigentlich nicht, aber der meinte der Prophet Muhammad Sallam, dass er seine Frau nicht viel geben wird, weil er seine Hand ein bisschen sozusagen nicht gestreckt hat. Ein bisschen war er anders, aber ich sage das von einem Sahabi nicht. An wen weiß man denn, dass die Sitten oder Traditionen so weit auseinander gehen, dass man die Tochter nicht mit der anderen Person verheiratet? Ab wann weiß man dann? سؤال مهم يعني متى يعرف الإنسان أنه الظن متى يعرف الإنسان أن هذه العادات والتقاليد يعني ستفرق بين الشاب والبنت فلذلك يقول لا مثلا بارك الله فيكم أنا زخي إسكلار zum Beispiel ein Europäer und eine Araberin. Der Europäer hat andere Erziehungs, sage ich jetzt, Regeln bekommen und er lebte auch anders. Und wenn er zum Islam konvertiert, dann hat er noch vielleicht von seiner vorislamischen Zeit bestimmte Eigenschaften, die für eine arabische Frau nicht vorstellbar sind. Oder umgekehrt, ein arabischer Mann und eine deutsche Frau. Leider muss ich gestehen und zugeben, dass zwischen uns ein Meer existiert und zwischen uns auch wirklich traditionmäßig Denkart und Weise mäßig auch ein Meer gibt und existiert. Deshalb, wenn der Vater hier sagt, ja, hier, es gibt bestimmte Eigenschaften, die bei ihm mir nicht gefallen, weil er das und das macht und das ist nicht wie in unserer Religion, dann kann das heißen, dass er sagt, ich will nicht. Erstens. Und zweitens, er sagt, angenommen zum Beispiel, ein Mann lebt in einem Westen und die Frau wird in irgendein Land oder ein Kontinent und die Frau wird in einem anderen Kontinent leben und der Vater sagt, sie hat niemanden dort und wenn sie Probleme hat, dann wird keiner sie schützen. Deshalb, ich mache mir Sorgen. Das sollten keine Gründe sein, um eine Heirat zu blockieren. Aber in bestimmten Fällen schon. Aber diese Frage, ab wann weiß man denn, dass die Sitten oder Traditionen so weit auseinandergehen, in Verhalten, pass auf, Verhalten und Denkweise und Denkart der Person. Und wenn du merkst, dass eine Person anti, sage ich jetzt, anderen Sitten und Traditionen ist, dann sollte man aufpassen. Also wenn eine Person anfängt, die ganze Zeit die anderen Traditionen und Sitten sozusagen zu kritisieren, da sollte man aufpassen. Aber im Islam haben wir eine Regel. Jede Sitte, jede Tradition, die nicht gegen den Islam ist, ist anzunehmen und es ist erlaubt. Und jede Sitte oder Tradition, die gegen die Religion ist, ist verboten, weil das gegen die Religion ist. Und Tradition und Sitten dürfen nicht im Vordergrund angesehen werden und die Religion dann hinter. Sondern die Religion ist maßgebend in diesem Sinne. Angenommen, einige Leute haben bestimmte Sitten und Traditionen und der Islam sagt nein. Was nehmen wir? Zum Beispiel, einer kommt und sagt nein, nur von meiner Nation. Nur von meiner Nation. Oder von, es gibt manche, die sagen nur von unserer Familie. Nur von der Familie. Dies ist gegen den Islam. Das darf man nicht annehmen. يعني مثلا متى يعرف انه هذا الامر يا اخوه هناك بعض المسائل الواضحه لدى الناس في مساله التعامل مثلا شاب اوروبي دخل الاسلام او امراه اوروبيه دخلت الاسلام تختلف عن شاب أو امرأة يختلفان عن شاب أو امرأة مثلا أصلا من المسلمين في التعامل والعادات. أما إذا يعني اليوم نحن بيننا وبين الأوروبيين بحر، وكذلك في التفكير بيننا وبينهم بحر. يعني أعطيك مثال، نحن تعودنا شكيب أخبار شكيب يتساو خاف دولي، نحن تعودنا مثلا أن الأم هي التي تقوم بالبيت بالأعمال، ويعني تعامل الأب معاملة طيبة وتطيع الأب. نحن ما رأينا مثلا مرة تقول الأم، يقول الأب للأم مثلا احضري لي ماء، فتقول له قوم أنت. ما رأينا هذا. أما هنا ممكن، ممكن حتى تدخل المرأة هنا وتقول له قوم، راح تذهب إلى المطبخ واصنع طعامك لوحدك. فهذا يعني ما نعرفه نحن، أما هنا معروف. فإذا كانت مثل هذه المسائل ستسبب فيما بعد مسائل، ثم مسألة الاختلاط مثلا، مسألة التعامل مع الآخر، هذه مسألة. ولكن عندنا قاعدة ضابط في ديننا، ألا وهو العادة التي لا تخالف الشرع لا بأس بها، وكل عادة أو تقليد يخالف الشرع فلا يجوز الاعتماد عليه. يعني في عندنا عادة عند الألمان، عند الأتراك، عند الأفارقة، عند الآسيويين ما تخالف الشرع، وعادة فيها خير لا بأس، أما تخالف الدين فلا يجوز. بارك الله فيكم. بايش بلا بالتجير ونزبا إيش معنى يتس عند الأرابيشن أو عند المسلمين لندن دي مايستن فاميلين ما خنسو ودا جزاك مش نو دي مايستن فلاش ألين zum Beispiel die Frau macht zu Hause alles und der Mann, der kann ihr sagen, zum Beispiel, angenommen als Beispiel nur, hol mir Wasser. Tfadl. Hier könnte es heißen, der sagt seiner Frau, hol mir Wasser, die sagt ihm, ja, was denkst du, bin ich eine Sklavin? Geh du und hol dir Wasser. Das ist für uns natürlich unvorstellbar, weil wir eine andere Erziehung bekommen haben. Und das kann zu einem Problem führen. Deshalb sollte man anpassen oder Kompromisse eingehen in diesem Zusammenhang. Aber die Regel bleibt, jede Sitte oder jedes, sage ich jetzt, jede Tradition oder Sitte, die gegen die Religion ist, wird nicht angenommen. Was ist, wenn eine Person von einer anderen Nation kommt? Vielleicht, ja, heutzutage, wir haben Städtenproblem. Das wird, wir haben nicht nur Länderproblem. Es gibt in manchen Ländern, zum Beispiel die Leute von der Hauptstadt, die heiraten nicht von anderen Leuten. Sagen, nein, die sind nicht. Auch in der Hauptstadt. Ich meine, hinter der Brücke ist anders als vor der Brücke. Das haben wir. Weil das, wal'iyadu billah, durch diesen Takhalluf da ist, und Zurückgebliebenheit von den Menschen, weil sie ihre Religion nicht kennen. Und jeder ist stolz auf, wie Fußball. Schau mal jetzt Fußball. Ja, wie Fußball, das macht diese National stolz. Also es kann sein, dass die Leute aufeinander zugehen und die töten einander nur wegen einem Fußballspiel. Ist das nicht die größte Dummheit? Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb, wie kann man das machen? Ja, das braucht noch viel Zeit. Viel Zeit. Was kann ich machen, wenn ich mir nicht mehr sicher bin wegen meinem Glauben? Es fehlt mir im Moment schwer, den Islam aufrichtig zu praktizieren. Ja, da musst du erstmal in dich reingehen und mit dir selbst das klar machen. Ich meine, warum bist du in deiner Religion nicht sicher oder in deinem Glauben? Was ist los? Hast du Probleme? Die Probleme sind Prüfungen. Allah prüft uns in unserer Gesundheit, in unserem Vermögen, in unserer Familie. Es kann sein, dass du viele Probleme bekommst. Und weil du Probleme bekommst, das heißt nicht, dass dein Glaube nicht gut ist, sondern oder dass du Zweifel an deinem Glauben hast. Und wenn jemand diese Sachen hat, dann sollte man erstmal auswerten, warum habe ich dieses diese Gefühle. Und wenn man zum Beispiel bestimmte Fragen hat, da kann man andere Leute, die Wissen haben, fragen, wenn man Zweifel hat. Aber nicht, dass man sagt, ja, das ist schwer, dass ich aufrichtig die Religion praktiziere. Wie? Wie wird das schwer, aufrichtig zu praktizieren? Vielleicht kannst du nicht beten zu Hause. Doch, jeder kann zu Hause beten. Kannst du Allah nicht erwähnen? Jeder kann Allah erwähnen. Kannst du kein Bittgebet machen? Jeder kann Bittgebet machen. Das wird wo, in welchem Bereich bist du nicht aufrichtig? Dann musst du auswerten erstmal und analysieren, wo das Problem ist. Wo ist dein Problem genau? Aber es fällt mir schwer, meine Religion zu praktizieren. Willst du in die Disco zum Beispiel? Und willst du tanzen, Musik hören? Ist das Problem? Und dann ist klar, du weißt, ich weiß und jeder von uns weiß, dass das durch Sünden ist. Und wenn du eine Sünde machst, dann wirst du noch eine Sünde begehen. Und wenn du Allah um Verzeihung nicht bittest und deine Religion nicht praktizierst, dann wirst du alles verlieren. Und am letzten Tag, die Hölle ist groß. Möge Allah uns bewahren. Wir werden sterben und es gibt dann Hölle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Na. بعدين شافهم ما حد ما يصلي بالبيت، وقال لي ليش اصلي؟ هل زواجه كان هو دخل الاسلام لما تزوجها؟ اي دخل الاسلام بعدين دام يصلي ويقرا القران وهذا خلص زواج صحيح لانه مسلم هذا. وواحد مسلم تزوج وحده نصرانيه ما تزوج هنا، تزوج واحد كنيسه تزوج، شنو هذا؟ شو نظري شو يعني؟ راح الكنيسه تزوج على دينه يعني مو على ديننا. طيب هذا عم يزني؟ لا هذا عم يزني. وإذا كان يعتقد أنه هذا الزواج هو الصح ولا بأس به فهذا يروح يدور له يروح يصير نصراني بالمرة. ليش هذا باقي مسلم أصلا؟ مو الكنيسة أحسن ولحم الخنزير أطيب والخمر وبعدين حياة الأوراق والإقامة. نسأل الله العافية على كل التجارب. Der Bruder sagt, es gibt einen Mann, der hat eine Frau geheiratet und der Mann hat den Islam angenommen, aber die Frau und ihre Familie und die Freunde und alle, die beten gar nicht. Der arme Mann, der hat angefangen zu beten und so weiter, aber er hat keine Unterstützung gefunden. Dann ist er wie sie geworden. Natürlich, das ist sein Fehler. Hada khata huwa. Das ist sein Fehler. Weil wenn sie das nicht machen, dann soll er die Frau verlassen und diese Familie verlassen, weil die Religion wichtiger ist als Heirat und als eine Frau. Aber wer hat diese Glaube hier im Herzen, dass Islam wichtiger ist als Geld und als Frau und als Kinder und als Dunya und so weiter? Wenige. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen. Die zweite Sache ist, der sagt, es gibt einen Mann, der ist Muslim eigentlich und der hat eine Christin geheiratet, aber nur in der Kirche. Nicht in der Moschee und nicht sozusagen auch nach islamischem Recht. Was ist mit ihm? Ja, der macht Zina, das ist Unzucht. Unzucht. Und wenn er davon ausgeht, dass das richtig ist, was er gemacht hat, dann soll er Christ werden. Er soll Christ werden und wir brauchen solche Leute sowieso nicht. Möge Allah uns bewahren. Oder entweder ist er Jahil. Jahil, unwissend. Wenn er unwissend ist, dann sollte man ihm erklären. Auf jeden Fall, du wirst sehr viel heutzutage sehen. Ach, es gibt eine große islamische Organisation hier in Deutschland, die schreibt, dass eine Muslima, die haben kein Problem damit, dass eine Muslima einen Kafir heiratet. Es ist für sich kein Problem. Der Imam von Marseille, die haben ihn auch in deutschen TV gebracht, der hat gefeiert, dass eine muslimische Frau einen Juden geheiratet hat. Und im Westen, hier in der Nähe von Aachen und dort, die haben das auch gefeiert. Das ist drei Muslimas, die haben nicht Muslime geheiratet. Papier! Papier! Das bringt ins Paradies. Möge Allah uns bewahren. Ich will beispielsweise eine Frau heiraten, die zum Beispiel kein Hijab trägt, aber sie betet und hat Haya, Schamhaftigkeit. Und sie hat zum Beispiel mein Herz berührt und gefällt mir von außen her. Wie sollte man sich verhalten? Sollte man eventuell zuerst nach einer besseren Frau suchen mit Hijab Und kann der Mann auf die Frau Einfluss haben, ohne Zwang, dass sie denn mehr Taqwa bekommt und den Hijab trägt? Rede erstmal mit ihr, mit ihren Eltern und schau mal, was bei ihr ist und warum sie kein Hijab trägt und wie ist ihre Art und Weise, und rede mit ihr über Religion. Und dann kannst du entscheiden. Ich meine, ich weiß nicht, ich kann nicht in Sterne lesen, Achi. Ich kann dir, was soll ich dir sagen? Ich meine, meine Erfahrung besagt, solche Frauen, die so sind, das wird sehr schwer für dich sein. Das wird sehr schwer für dich sein in diesem Zusammenhang. Deshalb sollst du aufpassen. Aber Allahu alam. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ich meinte, soll die andere Person erst gar nicht versuchen lassen, wenn man weiß, die Eltern wollen keine andere Nationalität. Der soll versuchen. Der soll versuchen. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm hilft, dann vielleicht akzeptieren die Eltern. Allahu a'lam. Ich meine, barakallahu fikum, es gibt zwei Themen. Es gibt eine religiöse Fatwa und religiöses Wissen, und es gibt etwas, was wir im Leben haben. In der Religion heißt, Nationalität spielt keine Rolle. Aber in Wirklichkeit, Nationalität ist wichtiger bei den meisten als der Religion. Wallah, das haben wir erlebt. Ich habe das einmal erlebt. Wir haben Fußball gespielt. Die haben die Religion beschimpft. Die haben nicht gemacht. Aber weil einer nur, der hat ihm gesagt, du aus diesem Land, der hat ihn angegriffen und er wollte ihn schlagen. Der hat ihm gesagt, wieso beschimpfst du mein Land? Aber Allah zu beschimpfen und Religion zu beschimpfen und Mutter von den anderen zu beschimpfen, kein Problem. Aber mein Land nicht. Deshalb, was sollen wir machen? Ich meine, sollen wir haben keine, ich habe keinen Betrieb, das Muslime herstellt, die alle Taqwa haben. Das kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und jeder muss für sich selber entscheiden. Du kannst nicht für die anderen entscheiden. Deshalb, der kann versuchen. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihn unterstützt, bitteschön. Aber nochmal, ich sage, das ist das ist religiös und das ist nicht meine Meinung. Eine Frau, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, wenn sie einen Mann haben will, ist es kein Problem, dass sie ihn zukommen lassen, dass sie ihn heiraten will. Kein Problem. Aber diese Art, dass sie untreu wird, indem sie mit ihm erstmal Kontakte aufnimmt und dass sie sich treffen und so weiter und später kommt er zu den Eltern, das ist ein Betrug. Und das ist Missbrauch des Vertrauens von den Eltern. Das gilt für Jungen und Mädchen, nicht nur für Mädchen. Weil leider in unserer Kultur heutzutage ist es die Sache so, bei manchen Leuten, wenn er kommt und er sagt, Vater, ich habe eine Freundin, der Vater sagt ihm, gut, mein Sohn, du bist ein richtiger Mann. Aber wenn seine Tochter kommt und sagt, ich habe einen Freund, der tötet sie. Für den Sohn ja, aber für die Tochter verboten. Und das ist alles, weil diese Leute kein Islam praktizieren. Und das ist so schwer, heutzutage mit den Leuten zu reden. Und leider, wir müssen auch zugeben, die meisten Muslime, die hier in Deutschland leben, die sind nicht wegen Allah gekommen und die sind nicht wegen Islam gekommen, die sind wegen Euro, Geld, Gold gekommen. Müssen wir zugeben. Deshalb, für die meisten ist Islam nur Reifen, was man braucht, wenn man Musiba auf seinen Kopf bekommt. Viele Leute, die kehren zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück, wenn sie auf ihren Kopf bekommen, wal'iyadu billah. Der wird krank, oder Allah subhanahu wa ta'ala lässt seinen Vater sterben, oder seine Mutter, oder sowas, der bekommt erstmal einen Schock, dann kehrt er zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Möge Allah subhanahu wa ta'ala so wahren. Und diese Leute, weil sie kein Wissen haben, was hat Allah von uns verlangt? Dass wir ehrlich sind, dass wir nicht betrügen, dass wir nicht lügen. Aber schau mal, geh mal zu Automärkten. Die meisten, die dort arbeiten von Muslimen, die sind Betrüger. Wal'iyadu billah. Und das ist keine Schlechtmachung, oder dass man sagt, ja, jetzt Abu Hussein spricht, als ob er die Seite von Kuffar nimmt. Nein, das ist die Wahrheit. Unsere Wahrheit ist so. Willst du unsere Wahrheit sehen? Dann sollst du die Muslime, die aus Europa kommen, in Hajj-Zeit sehen. A'udhu billah. Die schlimmsten in Hajj, in Pilger reisen, die sind nicht die Afrikaner oder Asiaten. Und die sind nicht die Araber. Nein, wallah. Die schlimmsten sind die Leute, die aus Europa kommen. Und ich habe das, ich weiß nicht, wie viel Mal Hajj habe ich gemacht. Jedes Jahr Hajj. Ich sehe, uff, ja, Latif. Weil sie hier, die sind gezwungen, sich an die Regeln zu halten. Wenn sie doch, ja, Latif. Warum das Ganze? Weil kein Wissen da ist, Barakallahu fik. Weil kein Wissen da ist und weil Al-Ham, die Sorge, ist nicht die Sorge des Islams. Und deshalb sage ich immer, sag mal hier in Europa, sagt ein Imam, sagt Schweinfleisch ist kein Problem. Er sagt auch, ihr könnt das machen, das tun und sowas, kein Problem. Die Leute werden nicht viel zu hören. Aber sag mal, der nimmt Geld. Ah, die sagen alle so. Warum? Weil das Wichtigste Geld ist. Nicht Islam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und das sind ehrliche Wörter nach 17 Jahren Erfahrung, das heißt Imam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. So, barakallahu fikum, was können wir machen? Was können wir machen? Es gibt Leute, Muslime hier in diesem Land, der wartet, bis seine Tochter, wal'iyadu billah, ein Muschrik oder ein Kafir nimmt und die begeht Zina und die akzeptiert nicht einen Muslim. Eine Begründung, der hat kein Papier. Der hat kein Papier. Aber am Ende hat seine Tochter keine Religion. Zweitens, der hat kein Geld, weil es ein Tarif gibt. Tarifvertrag. Es gibt Tarifvertrag. Ein Mädchen, eine Frau, 20 Jahre alt, Morgengabe 8.000 Euro. Aber jetzt durch die Krise, die sind 6.000 geworden. Es gibt Sonderangebote in Hessen, aufpassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Tarif. Tarif ist das geworden. Noch dazu, wal'iyadu billah, das ist die Sache. Der war, oder, der sagt, nein, von meiner Familie. Allah, wir haben das hier erlebt, ja. Von meiner Familie, am Ende, die Tochter hat das Ganze verlassen und die ist so zu Frauenhaus gegangen und dann ist sie jetzt mit einem Deutschen. Bei Allah, ich schwöre es bei Allah, subhanahu wa ta'ala, die haben mich angerufen um 3 Uhr nachts. Ich bin gegangen, ich habe den Mann von der Polizeiwache, ich habe ihn rausgeholt. Und ich habe mit ihm gesehen, wie seine Frau, wal'iyadu billah, mit einem Kafir in der Nacht rausgegangen ist. Vor unseren Augen. Und er nimmt mich, der sagt mir, Sheikh, schau mal, was soll ich machen? Was soll ich dir machen? Was kann ich dir machen? Und deshalb, das ist die Sache, barakallahu fikum. Wer sich an die Religion nicht hält, und wer Allah subhanahu wa ta'ala nicht fürchtet, und wer nicht richtig sieht, wird auch keine Ernte haben am Ende. Und wenn du Dorn siehst, dann wirst du Dorn bekommen. Aber wenn du Blume siehst, dann wirst du eine Blume bekommen. Und wenn du das bei deinen Kindern und bei deiner Umgebung machst, dann wirst Allah subhanahu wa ta'ala wird dich schützen, subhanahu wa ta'ala. Aber wo ist das? Wal'iyadu billah. Wallah, ich habe das mit Ohren gehört. Einer hat gesagt, hauptsächlich der hat Geld, ist mir egal, ob er Muslim ist, kein Muslim ist egal. Ein Vater hat seiner Tochter gesagt, hol mir einen Kafir, kein Problem. Ein Muschrik, kein Problem. Ein Jude, kein Problem. Ein Christ, kein Problem. Aber hauptsächlich keinen Mann mit Bart. Hauptsächlich kein Mann mit Bart. Oder umgekehrt. Ein Vater sagt seinem Sohn, hol dir egal welche Frau, hauptsächlich keine mit Hijab. Und diese Leute, die denken, dass sie gut sind, da, die denken, dass sie was geworden sind. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala, aber es gibt auf der anderen Seite, Alhamdulillah Rabbil Alamin, es gibt gute Muslime, Es gibt auch sehr gute Muslime. Ich war einmal mit einem Bruder, ich erzähle euch etwas, was auch witzig ist eigentlich. Ich war einmal mit einem Bruder und wir wollten eine Frau für ihn, wir wollten die Hand einer Frau anhalten für ihn. Und er hat mich sozusagen als sein Vater mitgenommen. Ich war sein Wali. Der Sheikh sozusagen ist gekommen als Wali. Dann saßen wir zusammen und das Mädchen und ihre Mutter und ihr Vater saßen vor uns. Subhanallah. Und bevor wir reingekommen sind, ich habe ihm gesagt, schau mal, schau sie richtig an. Nicht, dass du jetzt, dass wir alles in Ordnung machen und dann sagst du, ja, die gefällt mir nicht. Der sagt, okay, okay, kein Problem. Ich habe ihm gesagt, was ist los? Deine Lippen sind gelb geworden, weiß geworden, gelb oder blass und dein Gesicht, du hast kein Blut mehr. Dann sagt er, ich habe gesagt, was ist los? Du zitterst, Junge. Was? Also, ja, kein Problem, kein Problem. Ich bin, nee, nee, nee. Ja, okay, rein. Wir haben uns Tee geholt und alles. Wallahi, die haben uns so gut empfangen. Wallahi al-Azim, diese Familie. Die kamen, denke ich, aus Bosnien oder Albanien. Und obwohl bei Bosnien und Albanien ein Araber, eine Frau einem Araber zu geben, das ist schwer bei ihnen, ja. Aber trotzdem, weil der Imam, auch der Khoja ist da, das war anders. Auf jeden Fall, wir saßen zusammen, der saß neben mir. Ich gucke das Mädchen an. Ich bin der Vater, kein Problem. Ja, Allah, das Mädchen ist gut, allgemein. Ich sage ihm, guck sie an. Sag ja, ja, ja. Ja, ja. Und er guckt am Boden. Das Mädchen guckt ihn an. Und er guckt die ganze Zeit nach Boden. Der macht seine Augen ein bisschen so nach oben. Die guckt so, der macht nach unten. Ich habe gesagt, Junge, guck sie an. Der hat gesagt, guck du. Ja, guck du an. Ich habe gesagt, Junge, nicht ich werde sie retten. Du. Und dann habe ich laut gesprochen vor der Familie. Die Mutter und der Vater haben angefangen zu lachen. Wisst ihr, was der Vater ihm gesagt hat, als Morgengabe? Wallah, der hat ihm gesagt, schau mal, du kennst Al-Fatiha? Der hat ihm gesagt, ja. Der hat ihm gesagt, lies mal Al-Fatiha. Der hat ihm gesagt, warum? Er hat ihm gesagt, lies Al-Fatiha, aber schön lesen. Der hat schon Al-Fatiha gelesen, der hat ihm gesagt, meine Tochter ist deine Frau. Das ist nur Al-Fatiha. Du hast Al-Fatiha, bringt ihr nur Religion bei, Gebet bei und die ist deine Frau. Aber der Bruder, der wollte sie später nicht mehr heiraten. Subhanallah. Dieser Barakallahu fikum, ich meine, man sollte sich hier überlegen, wie die Sache ist. Es gibt gute Leute, es gibt Leute, die kein Problem haben. Aber diese Sache, kein Papier, nein. Von einer Seite, okay, das stimmt, es gibt Leute, die missbrauchen, aber nicht bei allen. Nicht bei allen. Nicht bei allen. Andere Nationalität, manchmal kein Problem, aber nicht bei allen. Nicht bei allen. Es gibt gute Leute und schlechte Leute, aber man darf nicht verallgemeinern. Und alle sind schlecht, alle sind nicht gut. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb, barakallahu fikum, sage ich nochmal, wir können die Leute nicht ändern von heute auf morgen. Und die Leute auch werden sich von heute auf morgen nicht ändern. Das ist ein Prozess. Wir brauchen viel Arbeit, wir brauchen Aufklärung, wir müssen diesen alten Traditionen, die im Kopf sind und die nicht von Islam sind, erstmal filtrieren. Filtern erstmal und dann ersetzen durch Religion und das ist nicht leicht. Und deshalb, wir stehen heutzutage sozusagen, man sagt, Bali' al-Mus al-Haddin. Du hast ein Messer mit zwei Klingen. Das bedeutet von dieser Seite und von dieser Seite. Willst du von hier nehmen? Du willst dich verletzen. Willst du von hier nehmen? Du willst dich vernetzen. Wir haben ein Problem mit Muslimen, mit ihrer Tradition und Sitten, die falsch sind. Und wir haben von der anderen Seite die deutsche Bevölkerung, die denkt, ach, schau mal die Muslime, was sie machen. Und du sitzt in der Mitte und du weißt nicht mehr, was du machst. Deshalb Aufklärung und auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Brüdern, die nicht verheiratet sind, gute Frauen geben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Schwestern, die nicht verheiratet sind, gute Männer geben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns gute Frauen geben. Und euch, barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallilahum ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sima kathira. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Ich komme nicht wieder, inshallah. Wir treffen uns morgen zum Koran-Unterricht. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك